Wissenschaft im Brennpunkt. Es ist schon warm an diesem Morgen im Spätsommer 2007. Eine Frau und drei Männer warten darauf, dass die Apotheke öffnet. Sie sind mit einer dunkelblauen Limousine vorgefahren. Nichts Ungewöhnliches in Durlach, einem der besseren Stadtteile von Karlsruhe. Einer der Männer verschwindet unauffällig zum Hintereingang des Hauses. Sobald der Apotheker den Schlüssel umgedreht und den Rollladen hochgezogen hat, treten die anderen ein. Die Dame legt eine Marke aus Metall auf den Tresen. Darauf die drei Stauferlöwen mit der Krone, das Wappen des Landes Baden-Württemberg. Kriminalpolizei, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für Ihren Betrieb. Lebensgefährliche Plagiate. Das Geschäft mit gefälschten Arzneimitteln. Eine Spurensuche von Helmut Nordwig. So, wir haben volles Haus, alle Stühle sind besetzt. Ganz herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Anlass ist das alljährliche Herbstsymposium. Wiesbaden, ein Nobelhotel in der Innenstadt. Im nüchternen Konferenzraum drängen sich rund 2 Dutzend Journalisten. Auch ein paar Kamerateams sind dabei. Das ist nicht immer so, wenn die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin die Presse einlädt. Doch heute geht es um ein Thema, das viele Medienvertreter anlockt. Gefälschte Medikamente. Mittlerweile sind rund 10% aller weltweit auf dem Markt befindlichen Medikamente gefälscht. Die meisten dieser Fälschungen tauchen in den Entwicklungsländern auf, weniger in den europäischen Ländern, aber auch hier werden... Anne-Kathrin Döbler ist die Pressesprecherin der Internistengesellschaft. Sachlich und nüchtern trägt sie die Fakten vor. Einige Journalisten sind gekommen, weil sie einen tragischen Fall aus den USA in Erinnerung haben. Dort starben im Jahr 2007 mehr als 100 Menschen, denen Ärzte den Blutverdünner Heparin gespritzt hatten. Dieses Präparat war in China hergestellt worden. Es war sicher verunreinigt gewesen, vielleicht sogar gefälscht. Eine seltene Ausnahme oder die Spitze eines Eisbergs. Auf der Pressekonferenz sagt dazu Dr. Franz-Josef Wingen vom Pharmahersteller Bayer Healthcare. In Deutschland sieht es Gott sei Dank noch so aus, dass wir sicher, wenn wir von Medikamenten, die wir über Apotheken beziehen, sprechen, sicher unter 1% an Fälschung, wahrscheinlich noch deutlich niedriger. Einige Pressevertreter werden unruhig. Denn was Franz-Josef Wingen da gesagt hat, würde ja im Klartext bedeuten, womöglich enthält jede 100. Schachtel aus der Apotheke nicht das, was draufsteht. Das wäre eine sensationelle Schlagzeile. Doch nach hartnäckigen Fragen der Journalisten müssen die Experten eingestehen, Belege für diese Zahl gibt es nicht. Sie wird von der Weltgesundheitsorganisation kolportiert. Doch die hat niemals die Bestände in deutschen Apotheken überprüft. Ob nun 1% oder viel weniger, dass gelegentlich gefälschte Arzneimittel auftauchen, bestreitet niemand. Sonst gäbe es keine Spezialabteilung im Bundeskriminalamt BKA, die in Fällen von Medikamentenfälschungen ermittelt. Auch diese Behörde ist in Wiesbaden angesiedelt. Einen Interviewtermin muss man als Journalist allerdings von langer Hand planen. Man kann sich nicht einfach zu einem Experten durchfragen und mit ihm telefonieren, wie es sonst üblich ist. Nein, hier möchte die Presseabteilung erst einmal die genauen Fragen haben, bevor sie dem Ermittler auch nur grünes Licht für ein Hintergrundgespräch gibt. Und einen Interviewtermin gibt es nur, wenn der Reporter vorab sein Geburtsdatum bekannt gibt. Wegen der erforderlichen Sicherheitsüberprüfung, sagt die Pressesprecherin. Doch eines Tages ist es soweit. Der Personalausweis ist an der Pforte hinter schusssicherem Panzerglas verschwunden, der Metalldetektor durchschritten und der Rucksack kontrolliert. Und schon darf man den zuständigen Kriminalbeamten treffen. Ich heiße Klaus Kronwald, bin bei SO 36 im BKA zuständig für den Bereich Umwelt, Verbraucherschutz und Arzneimittelkriminalität. SO, das Kürzel steht für schwere und organisierte Kriminalität. So ordnet also die Polizei Arzneimittelfälschungen ein. Klaus Kronwald ist ein unauffälliger Mann. Mittelgroß, in mittlerem Alter und auch sonst unscheinbar. Man sieht ihm nicht an, dass gerade er aus der Sicht der Polizei in Deutschland den besten Überblick darüber hat, welches Risiko für Patienten wirklich besteht. Vorausgesetzt, sie kaufen ihre Medikamente über die sogenannte legale Verteilerkette, wie es im Polizeideutsch heißt, also in der Apotheke um die Ecke. Könnte dort wirklich jede 100. Packung gefälscht sein? Wer eine Apotheke einkauft, der kann sich sehr sicher sein, dass er ordentliche Originalarzneimittel bekommt. Zu den Zahlen kann ich vielleicht sagen, dass wir in Deutschland seit 1996 im BKA uns mit diesem Thema intensiv beschäftigen. Wir haben seit dieser Zeit in Deutschland 38 Fälle von Arzneimittelfälschung in der legalen Verteilerkette festgestellt. Davon sind es 7 total gefälschte Arzneimittel, das heißt, da ist nichts mehr original drin. Es tauchen also nur sehr wenige Fälschungen in Apotheken auf. Andererseits kann ein einzelner Kriminalfall schon mal 1 Million Packungen bedeuten. Doch Totalfälschungen, bei denen selbst der Wirkstoff nachgemacht ist oder ganz fehlt, sie kann man im letzten Jahrzehnt an den Fingern abzählen. Ob Patienten dadurch zu Schaden kamen, ist nicht bekannt. Wie viele Menschen weltweit überhaupt wegen gefälschter Medikamente sterben, das kann auch Klaus Grunwald nicht abschätzen. Schaden entsteht auf jeden Fall den Pharmafirmen, welche die Originale produzieren. Denn jede gefälschte Packung hat zur Folge, dass die Unternehmen eine echte, teure Schachtel weniger verkaufen können. Im Fall eines nachgemachten AIDS-Medikaments, das 2002 auch nach Deutschland gelangte, entgingen dem Pharmaunternehmen jeweils etwa 330 Euro. So viel kostet eine Packung mit 56 Kapseln. 43.000 gefälschte Packungen tauchten damals auf. Sie herzustellen, dürfte nur einen Bruchteil der Summe gekostet haben. Diese kann man sich wiederum auf Täterseite durch günstigste Beschaffung von Wirkstoffen in ostasiatischen Ländern, insbesondere in China und Indien, sehr preisgünstig herstellen und diese dann mit Gewinn im Internet verkaufen. Und die dabei erzielbaren Gewinnspannen sind durchaus vergleichbar denen des Rauschgifthandels. Man kann davon ausgehen, ein Täter, der sowas sich vornimmt, der dann auch einen Zugang zur legalen Verteilerkette in Deutschland hat, wo immer der sitzen mag, der plant so etwas nicht nur für eine Packung oder für 100 Packungen, sondern das ist auf längere Zeit angelegt. So wie bei Dr. Richard A., 72 Jahre alt, US-Staatsbürger mit Wohnsitz Mallorca und Arzt ohne Lizenz, denn die hatte der Bundesstaat New York ihm 1999 aberkannt. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Saarbrücken soll Dr. A. zwischen April 2002 und November 2004 über eine Firma in St. Wendel im großen Stil gefälschte Medikamente europaweit vertrieben haben. 5 Mittäter konnten festgenommen und zu mehrjährigen Haft- oder Bewährungsstrafen verurteilt werden. Auch Dr. A. wurde mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Im März 2007 konnten ihn Fahnder in Lyon stellen. A. wurde nach Deutschland ausgeliefert. Im August 2007 erklärte das Landgericht Saarbrücken den Ex-Arzt für nicht verhandlungsfähig und ließ ihn unter Auflagen frei, was den ermittelnden Staatsanwalt maßlos ärgert. Denn A. nutzte die Gelegenheit und verschwand bis heute. Den Gesamtumsatz seiner Firma schätzt die Staatsanwaltschaft auf 10 Millionen Euro. Ihr Marktplatz war, wie fast in allen Fällen, das Internet. In Karlsruhe verstauen die Fahnder einen Umzugskarton mit Ordnern und CD-ROMs in ihrem dunklen Auto. Neben den Geschäftsunterlagen haben die Kriminalbeamten im Labor der Apotheke Medikamente sichergestellt, die sie gerade in eine weitere Kiste packen. Zytostatika, also Krebsmittel, die der Apotheker bei Bedarf selbst zu einer gebrauchsfertigen Lösung anrührt. Auf den Lieferscheinen stehen Adressen von Händlern auf der Isle of Man und in Dänemark. Danach haben die Fahnder gesucht, denn die betreffenden Krebsmedikamente sind in Deutschland nicht zugelassen. Der Apotheker hängt ein Schild an die Ladentür, auf dem steht: wegen Trauerfall geschlossen. Wer seine Medikamente aus dem Urlaub in Sharm el-Sheikh oder Goa mitbringt, weil sie dort viel billiger sind, der kann kaum darauf vertrauen, dass er dort Originale bekommt. Und wer Arzneien im Internet bestellt, erst recht nicht. Zwar gibt es auch seriöse Online-Anbieter, aber diese weißen Schafe sind nicht immer eindeutig zu erkennen. Für die Apotheken um die Ecke ist das ein willkommenes Argument gegen den Versand aus dem Netz. Denn auch der ist für sie unliebsame Konkurrenz, selbst wenn er ganz legal erfolgt. So deutlich sagen das die Apothekerkammern zwar nicht, aber sie differenzieren auch nicht gerade. So ist zum Beispiel aus München zu hören, die Apotheken in Bayern sind Garant für die Arzneimittelsicherheit. Man könnte auch sagen, wer seinen gesunden Menschenverstand gebraucht, kann sich leicht vor falschen Pillen schützen. Das würde eigentlich als Botschaft genügen. Und doch macht die Pharmaindustrie immer wieder einen ziemlichen Wirbel um gefälschte Arzneien. Steht für sie doch mehr auf dem Spiel als entgangener Umsatz? Bei der Firma Bayer Healthcare in Leverkusen antwortet der Jurist Dr. Klaus-Moritz Trube auf solche Fragen. Nun, gefälschte Arzneimittel gefährden die Gesundheit, möglicherweise sogar das Leben ahnungsloser Patienten. Und wir möchten unsere Patienten vor diesen Gefahren schützen und natürlich zugleich auch verhindern, dass Kriminelle den guten Ruf unseres Unternehmens und der Originalprodukte beschädigen. Auch dieses Interview hat eine Vorgeschichte. Die Pharmaindustrie ist nämlich ausgesprochen zugeknöpft, wenn es um das Thema Arzneimittelfälschungen geht. Nur auf Fachtagungen ist etwas mehr zu erfahren. Auf einer davon hatte im November 2008 ein Dr. Stefan Schwarze von Bayer Healthcare einen aufschlussreichen Vortrag gehalten. Die Konferenzteilnehmer erfuhren, dass es in seinem Unternehmen eine Datenbank gibt, in der mögliche und tatsächliche Fälschungen der Produkte festgehalten werden. Und Bayer unterhalte sogar eine eigene Taskforce, die sich mit Fälschungen befasst, berichtete Stefan Schwarze. Nur ein Interview darf er nicht geben, an Ort und Stelle schon gar nicht. Das sei unternehmensintern so geregelt, bedauert er. Also müssen wieder einmal Fragen an die Pressestelle geschickt werden, damit Klaus-Moritz Trube eine Woche Zeit hat, seine Antworten sorgfältig abzuwägen und abzustimmen. Sicher hatte er auch Gelegenheit, die firmeninterne Datenbank zu konsultieren und mit der Taskforce zu sprechen. Und doch sagt er auf die Frage nach der Zahl von Fälschungen, die seinem Unternehmen bekannt geworden sind, nur: Da gibt es schon einige Fälle, die wir sehen. Aber ich denke, dass die genaue Anzahl der Fälle gar nicht so relevant ist. Wir wissen ja nicht genau, wie viele Fälschungen auf welchen Märkten im Umlauf sind. Der Fälscher veröffentlicht ja auch nicht seine Umsätze. Und deswegen, ich warne auch vor falscher Zahlengläubigkeit. Wir müssen das Problem ernsthaft angehen, egal wie viele Fälle es gibt. Jeder Fall ist einer zu viel. Das konkurrierende Unternehmen Pfizer in Berlin ist auskunftsfreudiger. Im Jahr 2006 seien in Europa 7 Millionen falsche Tabletten Sildenafil sichergestellt worden. Besser bekannt unter dem Handelsnamen Viagra, erklärt ein Pfizer-Sprecher auf Anfrage. 2007 waren es doppelt so viele. Und 2008 dürfte noch einmal ein deutlich erfolgreicheres Jahr gewesen sein. So ging den Zollfahndern am Frankfurter Flughafen im November eine 4 Zentner schwere Frachtsendung ins Netz. Allein sie enthielt 600.000 gefälschte Viagra-Pillen, die auf dem Weg von Indien nach Chile waren. Dort sollten sie vermutlich für den europäischen Markt umgepackt werden. Insgesamt beschlagnahmt der deutsche Zoll jedes Jahr gefälschte Medikamente im Wert von mehreren Millionen Euro, Tendenz steigend. Da wäre es aufschlussreich gewesen zu erfahren, wie hoch der Schaden ist, der Bayer Healthcare durch Fälschungen entsteht. Auch diese Frage stand bereits in der E-Mail an die Pressestelle. Man muss dennoch ziemlich hartnäckig sein, um Klaus-Moritz Trube eine Antwort zu entlocken. Die enttäuscht allerdings. Nun, die genauen Zahlen betrachten wir als Geschäftsgeheimnis. Auch andere große Pharmaunternehmen geben keine Zahlen preis. Merck, GlaxoSmithKline und Sanofi Aventis antworten überhaupt nicht auf eine entsprechende Anfrage. Zwei Unternehmen geben immerhin zu, von Fälschungen betroffen zu sein. MSD Sharp & Dohme, der Hersteller eines Haarwuchsmittels, und Lilly Deutschland, ein Unternehmen, das wie Pfizer und Bayer ein Potenzmittel anbietet. Doch über den wirtschaftlichen Schaden ist auch dort nichts zu erfahren. Bei Lilly immerhin so viel: Wenn Patienten zu Schaden kommen, ist das für uns viel schlimmer als Umsatzeinbußen. Dass auch der Ruf der Firma auf dem Spiel steht, spielt sicher ebenfalls eine Rolle. Deshalb versuchen die Hersteller schon seit geraumer Zeit, den Fälschern das Leben schwer zu machen. Sie versehen immer mehr Medikamentenverpackungen mit Sicherheitsmerkmalen, die man auch von Geldscheinen kennt, zum Beispiel mit Hologrammen oder Aufdrucken mit fluoreszierender Tinte. Sie sollen es unmöglich machen, eine Verpackung einfach einzuscannen und nachzudrucken. Zusätzlich will die Industrie in Europa ein neues Konzept umsetzen. Davon war auch auf dem Symposium der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin in Wiesbaden die Rede. Michael Dammann vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller erklärte dazu: Wir wollen ein System entwickeln und im Jahr 2009 testen, welches als ein Kernelement vorsieht, dass jede Arzneimittelpackung einen individuellen Code bekommt, einen sogenannten Data Matrix Code. Das ist das, was Sie hier von Ihren Boarding Cards kennen. Hier zeigt Michael Dammann sein Flugticket, auf dem ein sogenannter zweidimensionaler Barcode aufgedruckt ist. Solche Felder mit einem Muster schwarzer Vierecke kennt man auch von den Online-Tickets der Bahn oder von elektronischen Briefmarken. Nun sollen also Medikamente folgen. Teurer als heute sollen die Arzneien in den kodierten Verpackungen nicht werden. Die Apotheken müssen allerdings gut 100 Euro für das Lesegerät investieren. Ob sich die Hoffnungen in das System erfüllen, wird der Pilotversuch zeigen, der bald beginnen soll. Der laue Morgen im September 2007 ist ein voller Erfolg für die Fahnder der Kriminalpolizei, nicht nur in Baden-Württemberg. So ähnlich wie dem Karlsruher Apotheker geht es an diesem Tag rund 100 seiner Kollegen in 8 Bundesländern und dem Schweizer Kanton Basel. Fast überall beschlagnahmen die Ermittler Unterlagen und Medikamente. Auch 2 Betriebe von Pharmahändlern werden von Polizisten durchsucht. Dort tauchen ebenfalls nicht zugelassene Krebsmedikamente aus dem Ausland auf. Einige der sichergestellten Lieferungen sind nicht original verpackt, manche in arabischer Schrift etikettiert, die Beipackzettel fehlen fast überall. Die Medikamente werden zur Laboruntersuchung ins Landeskriminalamt in Stuttgart gebracht. Im Gewerbegebiet von Eschborn bei Frankfurt. Zwischen Schuhgroßmarkt und Tankstelle ein nüchterner Bürobau aus Beton. Sitz des Zentrallaboratoriums Deutscher Apotheker. Im ersten Stock sichtet die stellvertretende wissenschaftliche Leiterin Dr. Mona Tawab den Posteingang. Ja, also im Rahmen eines Testkaufs des Zentrallaboratoriums Deutscher Apotheker haben wir überprüft, inwiefern wir verschreibungspflichtige Medikamente ohne Rezept bekommen können. Wir haben uns auf Wirkstoffe konzentriert, die einen sehr hohen Suchtpotenzial haben. Es kommen die Sendungen manchmal aus Indien, auch aus Argentinien haben wir Sendungen erhalten, aus Nordafrika. Wir haben jetzt hier eine kleine Plastiktüte aus einem Briefumschlag ausgepackt. In dieser Plastiktüte befinden sich blaue Tabletten, zum Teil zerbrochen. Diese Tabletten sind nicht gekennzeichnet. Es ist auch keine Chargennummer genannt und es ist auch kein Beipackzettel beigefügt. Das heißt also, der Empfänger dieser Medikamente weiß letztendlich nicht, was er da zu sich nimmt und hat auch gar keine Vorgaben, in welcher Dosierung und in welcher Menge er das zu sich nehmen muss. Wenn man die falsche Menge einnimmt, wenn man diese Tabletten auch zusammen mit anderen Medikamenten einnimmt, die sich nicht vertragen, spielt der Verbraucher eigentlich bei Bestellungen vom Internet mit seinem Leben letztendlich russisches Roulette. In Eschborn passiert mit den Pillen aus den Testkäufen das Gleiche, was die Chemiker der Landeskriminalämter mit beschlagnahmter Ware tun. Hier überprüft der Doktorand Jan Hüsch gerade, wie viel von der angeblichen Substanz wirklich in den blauen Pillen steckt. Also die Tabletten kommen dann, die müssen dann natürlich zuerst mal gemörsert werden, das heißt zerkleinert werden. Das macht man mit einem Mörser und einem Pistill. Die Hausfrau kennt das noch aus der Küche. So, nachdem man das gemacht hat, muss man die entsprechende Menge Wirkstoff einwiegen. Das ist sehr wichtig, dass man da auch möglichst genau arbeitet. Wir haben jetzt 123 Milligramm eingewogen und jetzt füllen wir diesen Kolben auf, um eine bestimmte Konzentration zu bekommen. Okay, und dann kommt man zur eigentlichen Analytik. Das war ja jetzt bisher die Probenaufarbeitung. Jetzt gibt man das in den sogenannten Autosampler. Das heißt, hier sind die Proben zunächst mal geparkt und werden dann von einer Nadel aufgenommen und durch eine Säule geschickt. Das ist der eigentliche Trennungsprozess. Den Rest erledigt die Maschine. Ein Blechkasten so groß wie ein Umzugskarton. Im Laborjargon heißt der Apparat HPLC, Hochleistungsflüssigkeitschromatographie. Sie funktioniert so ähnlich wie Löschpapier, auf dem ein Tropfen Farbe aus einem Filzstift auseinanderfließt. Dabei sieht man nach einiger Zeit, dass tatsächlich mehrere Farbstoffe enthalten sind. Manche breiten sich schneller auf dem Papier aus, andere wandern kaum. So ist es auch hier. Die HPLC-Maschine trennt die Stoffe aus der Probe auf. Jan Hüsch sieht das auf dem Bildschirm. Nach und nach taucht dort eine Kurve auf, deren Umrisse an eine Gebirgssilhouette erinnern. Das verrät dem Fachmann, ob die blauen Pillen wirklich das enthalten, was drin sein sollte. Ein Stockwerk höher in ihrem Büro fasst Mona Tawab die bisherigen Ergebnisse der Testkäufe zusammen. Bei Potenz- und Haarwuchsmitteln aus dem Internet enthielt jede zweite Tablette zu wenig Wirkstoff. Viele sogar gar keinen. Und über die jüngst bestellten, süchtig machenden Schmerz- und Schlafmittel sagt sie: Was den Inhalt betrifft, so war in den meisten Fällen auch tatsächlich der Wirkstoff enthalten, wie deklariert. Wir haben aber auch hier Präparate gefunden, wo der deklarierte Gehalt nicht nachgewiesen werden konnte, sondern wo wir weniger Wirkstoff gefunden haben. Monate nach der bundesweiten Apothekenrazzia ist die Laboruntersuchung am Landeskriminalamt in Stuttgart abgeschlossen. Das Ergebnis: Die beschlagnahmten Chargen der Krebsmedikamente enthielten den richtigen Wirkstoff. Nur bei einer Probe war zu wenig davon vorhanden. Der ursprüngliche Verdacht der Ermittler über die ausländischen Lieferanten seien auch komplett gefälschte Substanzen nach Deutschland gelangt, hat sich damit nicht erhärtet. Die Fahndung hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht. Viele besorgte Krebskranke und Angehörige hatten sich bei einer eigens eingerichteten Hotline gemeldet. Doch letztlich muss offen bleiben, ob Patienten Gesundheitsschäden davongetragen haben, weil sie Medikamente erhielten, die nicht zugelassen waren. Der Verdacht von Körperverletzungen habe sich jedenfalls nach dem derzeitigen Stand nicht bestätigt, teilt die Staatsanwaltschaft Mannheim auf Anfrage mit. Sicherheitsmerkmale und Kontrollen. Ihnen haben wir es zu verdanken, dass Fälschungen in deutschen Apotheken extrem selten auftauchen. Das Problem liegt woanders, in den Schwellenländern. Dort sind Fälschungen weit häufiger und es sterben Menschen daran. Wie viele, dazu gehen die Schätzungen stark auseinander. Die Folgen der Globalisierung könnten uns aber auch in den Apotheken hierzulande einholen, denn 80% der Wirkstoffe, die in unseren Medikamenten stecken, werden in China und Indien hergestellt. Und was von dort kommt, entspricht bei Weitem nicht immer den hiesigen Qualitätsstandards, selbst wenn es sich nicht um Fälschungen handelt. Größere Pharmaunternehmen versuchen immerhin, ihre Rohstoffe aus zuverlässigen Quellen zu beziehen, sagt Klaus-Moritz Trube. Also ich kann Ihnen sagen, dass Bayer Healthcare seine Zulieferer auditiert und überwacht und das permanent und natürlich auch die von dort gelieferten Stoffe. Also wir gewährleisten, dass jedes Produkt, das aus unserem Haus kommt, höchste Qualität hat. Ich möchte aber betonen, und das ist mir wichtig, dass man hier nicht zwei Themenfelder vermengen sollte. Wir haben einmal die Problematik nicht qualitätsgerechter Stoffe, die von einem Unternehmen zu einem Produkt verarbeitet werden, und zum anderen die Problematik der Arzneimittelfälschungen. Halten wir also auseinander. Was gefälscht wird, darauf hat der Hersteller keinen Einfluss. Pharmakritische Organisationen wie die Buko-Pharma-Kampagne sagen allerdings, so ganz stimmt es nicht. Denn die Preispolitik der Unternehmen ist mitverantwortlich dafür, dass Fälschen attraktiv ist. Wären etwa AIDS-Medikamente bei uns so billig wie in Afrika, würde es sich nicht lohnen, ganze Containerlieferungen umzuetikettieren. Der andere Aspekt sind verunreinigte Rohstoffe. Und dafür ist ein Pharmaunternehmen sehr wohl verantwortlich. Was beides verbindet, sind die Verhältnisse in manchen Schwellenländern. Kontrollen reichen nicht aus oder sie sind durch Bestechung zu umgehen. Und das macht beiden Fälschern und Schlampern das Leben leicht. Klaus-Moritz Trube hat es erwähnt. Die Industrie versucht, dem Problem durch Audits zu begegnen, also durch Inspektionen der Zulieferbetriebe vor Ort. Karl Metzger vom Verband der europäischen Chemikalienhändler ist einer dieser Auditoren. So eine der befremdlichsten Geschichten, die ich mal erlebt habe, ist, dass versucht wurde, mir eine Firma zu zeigen, die das Produkt gar nicht herstellte, das sie vorgab, herzustellen. Das heißt, die ganzen Herstellungseinrichtungen waren vorhanden und was eben nicht vorhanden war, waren Ausgangsprodukte, die man eigentlich bräuchte, um das entsprechende Produkt herzustellen. Außerdem, das war jetzt in dem Fall in China, die Zeichen der Firma waren andere als die der Firma, die das in Verkehr gebracht hat. Und das dürfte seinen Grund gehabt haben. Vermutlich war der eigentliche Lieferant ein dubioses Hinterhoflabor. Rohstoffe aus solchen Klitschen gelangen auch in unsere Medikamente. Denn nicht alle Firmen überwachen die lange Lieferkette so sorgfältig, wie es Bayer Healthcare und andere große Hersteller immerhin versuchen. Für einige Unternehmen ist diese Kontrolle offensichtlich unmöglich. Darunter sind Hersteller von sogenannten Generika, also kostengünstigen Nachahmerpräparaten. So kommt es, dass unsaubere Rohstoffe auch in Industrieländern für Todesfälle sorgen. Auch die rund 100 US-amerikanischen Heparin-Opfer des Jahres 2007 gehören dazu. Möglicherweise hatte damals beim chinesischen Lieferanten niemand absichtlich den tödlichen Dreck zugemischt. Es waren also nur kriminelle Schlampe am Werk, die dank fehlender Kontrollen leichtes Spiel hatten. Nichtsdestotrotz ist es eben im weiteren Sinne dann eine Arzneimittelfälschung, weil es eben nicht den zugelassenen Arzneimitteln entspricht. Also es gibt verschiedene Generika-Hersteller, ich möchte da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass eben Produkte aus Quellen eingesetzt werden, die nicht die Quellen sind, die man in der Zulassung angegeben hat. Solche Fälle sind ja konkret bekannt. Als auch in Deutschland beinahe Patienten wegen verunreinigten Heparins ums Leben gekommen wären, zog der Hersteller, ein Unternehmen namens Rotex Medica, sein Produkt zurück. Zugleich wies die Firma darauf hin, sie und andere Unternehmen seien aus finanziellen Gründen gezwungen, ihre Wirkstoffe weiterhin in China zu bestellen. In Karlsruhe, Durlach und 100 anderen Orten werden die Apotheken auch morgen wieder öffnen. Die Durchsuchungen liegen 1,5 Jahre zurück. Fest steht heute so viel. Die sichergestellten Krebsmedikamente waren im Ausland hergestellt worden, wahrscheinlich außerhalb Europas. Hierzulande hätten sie keinesfalls verkauft werden dürfen, auch wenn ihre Qualität der des Originals recht nahe kam. Die ursprüngliche Befürchtung, es seien auch wirkungslose Fälschungen darunter gewesen, hat sich nicht bestätigt. Doch den Krankenkassen soll ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden sein. Die Staatsanwälte ermitteln immer noch wegen Betrugs und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz. Bis heute, Frühjahr 2009, wurde keine Anklage erhoben. Und ihren Betrieb, den dürfen die Apotheker bis zu einer möglichen Verurteilung weiterführen. Sie hörten Lebensgefährliche Plagiate, das Geschäft mit gefälschten Arzneimitteln. Eine Spurensuche von Helmut Nordwig. Es sprachen Hüseyin Michael Cirpici, Caroline Schreiber, Walter Gontermann. Produktion Peter Schilske. Redaktion Uli Blumenthal.